zugehängten Fenstern stieren mich offene Münder an. Leise wispern, leise flüstern, folgt mir der Gespensterklang. Mysterium der Einsamkeit, ohne dich quält mich die Zeit. Weißer Rauch zieht durch die Luft, eine Turmuhr ruft. Ah!